Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahang samma sambundo vinja charana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusanang buddho bhagava ti svakato bhagavata Dhammo asandhitiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditambo vinyuhi ti supattipanno bhagavato asavakasango ujjupattipanno bhagavato savakasango Nyayapatipanno Bhagavato Savaka Sangho Samichipatipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Artha Purisa Pungala Ese Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo, Dakhineyo, Anjali Karaniyo, Anuttara, Punyaketang Lokasa, Tievang Buddhang Sarantanang, Dhammang Sangang Chabikavo, Bhayam va Chambitattam va Lomahamso, Nahesatiyati. So, wir haben vorgestern gesprochen über die Charanadhammas. Ist das Gerät an? Ja, ist an. Über die Charanadhammas, die Sachen, was Verhalten anbetrifft, die zu erfolgreichem, die Praxis, erfolgreicher Praxis von den Paramis führen. Wir haben gesagt, Paramis, jeder, der nach Erlösung sich sehnt, muss unbedingt in eigene Kontinuität gewisse Tugenden geübt haben, damit er diese sich zu die Wahrheit öffnet. Wenn man nicht Tugenden geübt hat, man kann sich eben nicht zu der Wahrheit öffnen. Deswegen die eigentliche Ursache für Akzeptanz der Wahrheit sind dann, was wir erklärt haben, die Samen in unsere Bewusstsein von Verhalten, richtigem Verhalten, was heißt sich anpassen an die Wahrheit und von Weisheit. Und Weisheit hier heißt dann besonders die Weisheit von sehen die Sachen, wie sie wirklich sind. Die Charanas, die Verhalten, von denen wir jetzt reden, sind dann die Mittel, damit man die Sachen sieht, wie sie wirklich sind. Jetzt, wir haben darüber gesprochen, dass für Praxis von Paramis, man braucht Abhinihara, man braucht den Entschluss, das, was man macht, die Tugenden, die man übt, man soll üben mit Zwecks Erlösung. Und Erlösung, wie wir gesagt haben, gibt es entweder Erlösung von den drei Sorten von Erlösung, obwohl in Mahayana gibt es Schulen, die betonen, dass es nur eine Erlösung gibt, die höchste Erlösung von Buddha. Aber die meisten Buddhisten akzeptieren drei Sorten von Erlösung. Erlösung von den Schülern, Erlösung von Pacheka Buddhas, die meisten geschieht nur in der Zeit, wenn Dhamma nicht mehr erhalten ist. Das heißt, wenn es nicht mehr klar gelehrt wird. Und dann die Erlösung von den Shravakas, von den Schülern von Buddha. Die Schülern von Buddha oder die Pacheka Buddhas, die sich für Erlösung, nach Erlösung von Schülern oder von Pacheka Buddha streben, die sollen dann machen die Abhinihara, diese Hingabe. Damit man gute Taten tut, muss man gewisse Hingabe geben, haben. Diese Hingabe, wenn man tut es zwecks Nibbana, zwecks Befreiung, dann bekommt man, geht man in Richtung von Befreiung von den Schülern. Wenn man die guten Taten übt, zwecks Sabbanyuta, zwecks Allwissen, das ist Inhalt von Erlösung von den Buddhas, zu denen sich die Bodhisattva-Praxis nähern soll, dann die machen das zwecks Allwissen. Idam me pachayo, idam me punyam nibbanas pachayo hotu, ist für die Savakas. Idam me punyam sabbanyutasa pachayo hotu, für jemanden, der sich nach den Weg von Bodhisattva, der den Weg von Bodhisattva anschlagen möchte. Wie ich gesagt habe, die Sache ist nicht so einfach, dass wenn man sich entscheidet, dass man den Weg von Bodhisattva geht, ist man noch nicht weit von einem wahren Bodhisattva. Oder wenn man sich entscheidet, dass man den Weg von Shravaka geht, es ist noch nicht garantiert, dass er nicht diese Chittupada, diese Bodhicitta in sich erweckt. Es kann passieren. Aber damit die Taten Parami sind in dem Sinne, dass sie uns von diesem Ufer von die heilsame Taten, indem sie Paramis sind, das heißt, wenn man sie macht im Sinne, dass sie von diesem Ufer von Leiden von der Welt in andere Ufer, das heißt die Freiheit von diesem Leiden führen, die Voraussetzung dafür ist, dass man sich für Erlösung entscheidet. Das ist dann, wie ich gesagt habe, der Zweck des Weges. und wahre, wie ich schon gesagt habe, die Paramis werden Paramis in dem Sinne, dass man sie für zwecks Wohl der anderen und zwecks Erlösung übt. Wenn man die Paramis übt, damit man reich wird oder damit man Ansehen in der Gesellschaft bekommt, das natürlich kann passieren, wenn man freigebig ist, wird man auch reich werden, aber das ist nicht der Ziel. Ein Ziel ist Wohl von den anderen, wahre Wohl von den anderen ist die Wahrheit zu erblicken. Jemand, der ein Mitglied der Buddha-Familie sein möchte, wahre Mitglied, er soll mit dieser Perspektive, dass er sich selbst und auch die anderen zu der Wahrheit, zu Dhamma öffnet. Dann ist es mit die Perspektive von Paramis, von Tugenden, die zu dem anderen Ufer, zu dem Ufer hinaus, hinüber, Dukkha, hinaus, hinaus, hinüber aufs andere Ufer und hinaus aus Dukkha. Hinaus aus Dukkha. Na wunderbar. Also hinaus aus Dukkha führt. Aber der wahre Weg hinaus aus Dukkha ist, Dukkha zu verstehen. Ohne Dukkha zu verstehen, wird man nie aus Dukkha hinaus gehen können. Und damit man Dukkha versteht, dann muss man unbedingt diese Charana Dhammas üben. Das haben wir schon erklärt, glaube ich. Das ist dann Voraussetzung für Weisheit. Und die wahre Weisheit in buddhistischem Sinne, man wird nur dann weiß, wenn man die vier edlen Wahrheiten durchgeblickt hat. Das ist die wahre Weisheit. Obwohl man viel wissen kann, solange man sich nicht zu dieser Dimension geöffnet hat, ist man nicht wirklich weiß in dem buddhistischen Sinne. Wenn man aber viel weiß und sich noch zu der Wahrheit von den vier edlen Wahrheiten, wenn man sie durchgeblickt hat, das ist natürlich das Beste. Aber die wahre Weisheit, man wird nicht wirklich die höchste Intelligenz ist die Intelligenz, die die Wahrheit von den vier edlen Wahrheiten durchblickt und damit sich vereinigt, indem man es in jedem Augenblick erlebt. Das ist dann Erlösung. Jetzt Erlösung, wie wir ein bisschen gestern gesprochen haben, Erlösung von einem Shravaka ist, indem er die Weisheit von den vier edlen Wahrheiten durchblickt und er etabliert sich in Nirvana und er verlässt das Leiden von Vergänglichkeit. Der Weg von jemandem, der nach Allwissen sich sehnt, ist ein bisschen anderes. Ob er etabliert sich nicht in Nirvana, Er etabliert sich in transzendentale Weisheit oder Panya. Das Nirvana, obwohl diese Weisheit Nirvana versteht und durchblickt, er etabliert sich nicht da. Er bleibt in Leiden von Vergänglichkeit, damit er durch sein Mitleid, er bleibt, er will nicht weg von Leiden von Vergänglichkeit, er sucht heilende Mittel, Upaya Kosala, damit er auch in Vergänglichkeit und ohne Leiden leben kann. Deswegen, er bleibt nicht in Samadhi, aber er, sein Ziel ist, bleiben in der wahren Natur der Dinge, dass Nicht-Dualität, das geht über Dualität, kann man so sagen, transzendiert Dualität. Natürlich, Nirvana transzendiert auch Dualität. Es gibt kein Nirvana mit Dualität, indem man Selbstlosigkeit erfahren hat, gibt es keine Dualität. Aber das, indem man sich nach Allwissen sehnt, man trotzdem, dass man Nirvana durchgeblickt hat und versteht völlig, dass die wahre Zustand der Welt ist, die Zustand, wie die Arahat ihn sehen. Die Welt ist genau, was die Arahant sehen. Trotzdem, obwohl er das sehr, sehr klar versteht und auch erklären kann, er bleibt in Samsara. So ist Zustand von einem, der sich nach, der den Weg von Bodhisattva gehen möchte. Also er, obwohl er schon Kräfte sammelt, so wie der Gautama Buddha hat schon genug Kräfte gesammelt, dass er ein Arahat wird. Er wird nicht ein Arahat. Er macht Entschluss, weiter zu bleiben, bis er alle Eigenschaften, die nötig sind für Zustand von Buddha, sich eingeeignet, nicht einverleiht. Es wurde mir gesagt, einverleiht, man denkt an Schlange, das etwas fasst. Und ein Frosch, einverleibt sie dann, das ist nicht gut. Was der Bodhisattva macht, ist genau das Gegenteil. Er fängt überhaupt nichts. Und er lernt diesen Zustand als die wahre Zustand der Dinge ohne Dualität. In dem Sinne, dass man sich nichts einverleibt, man bleibt in Nicht-Dualität, obwohl man nicht in Nirvana eingeht, man bleibt in Nicht-Dualität. Das ist dann die Schulung von einem Bodhisattva. Wir werden noch ein bisschen mehr darüber sprechen können. Und damit er das erfolgreich macht, er muss die Paramis vollkommen bemeistern. Der Shravaka braucht, obwohl er Paramis übt natürlich, Er braucht nicht, sie vollkommen zu bemeistern. Also wir haben mit dieser Perspektive, wird man dann imstande verstehen können, diese 15 Charanadamas, über denen wir schon gesprochen haben. Wir wiederholen sie, damit wir nicht vergessen. Was sind die 15 Charanadamas? Was sind die Dinge, die für alle, die zu Buddha-Familie in wahren Sinne gehören möchten, üben müssen? Erst, wir haben gesagt, ist Sila Samvara. Sila Samvara, Wesen von Sila Samvara ist, dass man sich in den 10 heilsamen Taten übt. Und wenn man natürlich sich übt, man auch versucht, den anderen dazu zu führen. Dann ist es wahre Lehre von Buddha, weil der Buddha hat immer betont, man soll für Wohl von selbst und Wohl von anderen die Taten machen. Und die heilsamen Taten, alle heilsamen Taten kennen als die 10 heilsame Taten zusammengefasst werden. Die 10 heilsamen Taten haben direkten Bezug zu allen heilsamen Taten. Natürlich, wichtigste heilsame Taten sind die heilsamen Taten von Geist. Das heißt, die so den Geist betätigen. Der Geist bewegt sich nicht ohne Wille, aber Wille soll zu Nicht-Begierde, nicht sich ärgern und zu Wissen. Wissen, das Wesen von Wissen ist rechte Ansicht. Samadhi. Und Sammasankappa. Rechte Gesinnung. Rechte Gesinnung natürlich beruht auf rechten Ansicht. Lässt sich nicht davon trennen. Damit man zu rechte Ansicht kommt, muss man aber die Taten von Körper und die Taten von Sprache bemeistern wollen. Wenn man sie nicht bemeistert will und macht, dann wird man auch nicht die Taten des Geistes bemeistern können. Das ist wichtig zu verstehen. Deswegen Sila Samvara, obwohl man fängt an mit körperlichen Taten und dann mit Sprache. Körperliche Taten sind mehr grob, Sprache ist mehr fein, und natürlich am feinsten ist Geist, in dem, von dem alle Taten entstehen. Die Geist entsteht, dieser samsarische Geist entsteht wegen Taten, und Taten dann auch bestimmen, wie wir die Welt erfahren. Dann nur, wenn man bewusst wird von körperlichen und sprachlichen Taten, wird man dann allmählich auch mehr und mehr bewusst werden von geistlichen Taten, die eigentlich alles kontrollieren. Das ist dann Sila Samvara. Zweite, wir haben, damit man Sila Samvara üben kann, muss man, wie wir erklärt haben, Indriyesu Gutadvara, man muss die Fakultäten beschützen. Und wie beschützt man die Fakultäten? Haben wir schon erklärt. Man haftet nicht an Zeichen von einem Objekt. In dem Sinne, dass man anhaftet an das gemütliche Berührung und angenehme Berührung durch Auge bis zu Geist, und man sich ärgert nicht an unangenehme Berührung, von Auge angefangen, mit Geist eingeschlossen. Also sechs, alles was wir erfahren, wir können nur erfahren durch sechs Tiere, diese Tiere, wenn sie beschützt sind, nur dann kann man erfolgreich die 10 heilsamen Taten üben. Wenn die 6 Tiere der Wahrnehmung nicht beschützt sind, werden wir nicht eben imstande sein, die 10 heilsamen Taten zu üben. Deswegen, man fängt mit Sila Samvara und nächste kommt Indriyesu Gutadvara, die Tore von Wahrnehmung zu schützen, was ermöglicht dann Sila Samvara. Was ermöglicht dann Indriyesu Gutadvara, die Schutz von den Toren von Wahrnehmung, ist dann, was wir erklärt haben, man schlagt den mittleren Weg und lernt die Weisheit, den mittleren Weg zu schlagen, was Essen anbetrifft und was Schlaf anbetrifft, indem man das macht mit Perspektive von Schutz von den Fakultäten, von den Toren der Wahrnehmung, wird man dann mehr und mehr erfolgreich in Schutz von 6 Toren von Wahrnehmung sein können. Deswegen diese Folge. Der Buddha und die Acharyas, wenn sie was erklären, erklären sie immer in eine Folge, die dann eigentliche Praxis, Folge in Praxis auch und in Reinigung auch ausgedrücken soll. Ausdrücken soll, nicht ausgedrücken. Bitte korrigieren Sie mich. Ich kämpfe. Okay, kämpfen wir weiter. Ein Kämpfer kommt nur weiter. Also, wir haben erklärt schon diese 4. Die Folge ist auch sehr wichtig, deswegen haben wir sie erwähnt. Wenn wir so machen, dann wird auch unsere Sadda, jetzt kommen wir zu den Satta Sudama, die 7 gute Dinge, die unseres Leben dann besser machen und Leiden vermindern, bis sie sie uns läutern. Sieben oder acht? Sieben. Satta ist sieben. Und wir haben erste kommt dann Sadda. Wir haben Sadda als Überzeugung. Oder wie haben wir das übersetzt? Vertrauen. Wovon kommt Vertrauen? Eben indem man sich in den früheren Dhammas übt. Wenn man sich in heilsamen Taten übt und wenn man schützt die Toren der Wahrnehmung, nur dann wird man sehr klar erblicken können, dass die Lehre von der Buddha ist echt. Deswegen der Buddha immer lehrt, man soll nicht akzeptieren, was man nicht selbst erfahren kann. Man soll in sich selbst die Wahrheit der Buddha-Lehre erfahren. Wie erfahrt man die Wahrheit der Buddha-Lehre? Indem man die Fakultäten schützt und dadurch besonders schützt den Geist. Was wichtigste Fakultät ist, in der alle anderen Fakultäten begründet sind. Ja? Begründet oder ergründet? Enthalten, okay. Aber nicht einverleiben. Nicht einverleibt. Okay. Dann gehen wir weiter. Sadda haben wir erklärt. Wenn wir Sadda haben, je mehr wir Sadda haben, desto mehr werden wir haben, die, was wir genannt haben als Schutz, Weltschutz Dhammas, Lokapala, die Weltschützer. Solange diese Dhammas in der Welt sind, vorhanden sind, die Welt bleibt. Wenn diese Dhammas nicht mehr in der Welt vorhanden sind, die Welt kommt zu Untergang. Und was sind die Dhamma, die Welt zusammenhalten, dass er noch nicht untergeht? Wenn die nicht da sind, alles löst sich. Wir haben schon gesagt, ist Scham und Furcht von unheilsamen Taten. In den Jatakas, wir werden dann lernen, der Buddha in früheren Leben hat so gut praktiziert, dass er sogar 12 Jahre lang wegen Scham und Furcht nicht mal seinen besten Freund, den König, den er ihn immer unterstützt hat und von denen er Guru war, von Scham und Furcht wollte nicht mal sagen, 12 Jahre lang konnte er sich nicht sagen, dass er ein Schirm und Sandale braucht, damit er zurück in die Himalaya kehrt. So große Scham hatte der Bodhisattva von unheilsamen Taten, von Begierde. Die meisten unheilsamen Taten sind in Begierde basiert. also Scham und Furcht von den unheilsamen Taten sind auch in Charyapitaka werden sie geschildert als die zwei von den vier Kräften der Bodhisattva sammelt, damit er das Höchste erreicht. Und nicht nur Bodhisattva, auch jeder, der sich nach Erlösung sehnt, muss diese Kräfte haben. Was sind diese Kräfte? Erste Kraft, Kraft von Scham, zweite Kraft, Kraft von Furcht von unheilsamen Taten, dass man von den Weisen getadelt wird. Und dritte ist dann die Kraft von, was in Charyapitaka wird erklärt, Kraft von Upanisaya. Upanisaya ist Hauptursache. Hauptursache von Erlösung ist, dass unsere Fakultäten werden klar, intelligent und angepasst an die Wahrheit, fähig, die Wahrheit durchzublicken. Der Bodhisattva, natürlich, indem er sich nach Allwissen strebt, er muss noch viel, viel hellere Fakultäten entwickeln als jemand, der sich bloß um Erlösung ohne Allwissen sehnt. Dann die Fakultäten, besonders die fünf gute Fakultäten, die Sadda, Sati, Panya, Samadhi und Virya, der Jnana Bodhi übersetzt. Sadda, wir haben als Vertrauen. Sadda, Vertrauen. Samadhi, Sammlung, Virya, Energie oder Willenskraft, Willenskraft, Panya, Weisheit und in der Mitte immer Sati, Achtsamkeit. Diese fünf Fakultäten, wenn sie entwickelt sind, dann die Sinne öffnen sich zu der, zu dem wahren Zustand der Dinge. Dann natürlich, wenn man sich an, wenn man an Allwissen sehnt, dann muss man auch die weltliche Intelligenz weiterentwickeln können. Nicht nur Intelligenz, das zu Erlösung führt, aber auch weltliche Intelligenz, damit man unendlichen Wesen behilflich sein kann. Dann vierte Kraft ist Kraft von Payoga. Payoga, wie kann man übersetzen? Kraft von Anstrengung. Hm? Anstrengung in Praxis. Diese Kräfte, dann, wenn sie sehr stark sind, dann kann man Erlösung, eventuell höchste Erlösung, erfahren. Besonders für die höchste Erlösung sind diese Kräfte zu entwickeln, Maximum. Jetzt kommen wir zurück zu den Sudhammas. Wir haben von Sadda, Heri, Otapa. Nächste kommt Bahusutta. Bahusutta heißt, man muss umfangreiches Wissen haben über was? Über das Gebiet in dem man sich üben möchte. Man muss wissen, wie man sich üben soll. Und man muss auch klar wissen, was es zu erreichen gibt durch diese Übung. Das ist umfangreiches Wissen. Wenn man sich nach Erlösung von Arahat sehnt, dann dieses Wissen bezog sich nur an Erlösung. Er braucht sich nicht mit so viel mit heilenden Mitteln beschäftigen. Aber wenn jemand nach Allwissen sehnt, er muss vollkommen beherrschen, nicht nur, was man für Erlösung braucht, aber er muss vollkommen beherrschen auch das, was man, wie man die anderen zur Erlösung bringt. Hm? Das heißt, wenn man sollte sich Mühe geben, richtig die Schriften zu studieren, die Sinn und auch Worte zu verstehen. Wenn man sich nach Bodhisattva-Weg ahnt, dann er sollte auch studieren die Schriften, die mit der Praxis von Bodhisattva verbunden sind. Das ist umfangreiches Wissen. Umfangreiches Wissen heißt, viel gehört, wörtlich viel gehört zu haben. Heutzutage, wir lesen mehr, aber wir haben darüber schon gesprochen, die Weisheit von Buddhismus wird niedergeschrieben, nur 500 Jahre nach Parinirvana von Buddha. Man hat dieses umfangreiches Wissen alles nur durch Hören und Kontemplation darüber absorbiert. Hm? Aber natürlich, wenn wir lesen die Schriften und so, das heißt auch Bahusutta. Aber wörtlich, man muss verstehen, das ist Hören. dann umfangreiches Wissen durch Hören, viel Hören, das ist dann vierte. Wenn man umfangreiches Wissen hat über dem, was man macht, dann natürlich kann man auch viele Menschen helfen, besonders wenn man die Paramis mehr entwickeln möchte. Der beste Weg dafür ist, dass man viel weiß. Nur indem, auch wenn man gute Resultate in Meditation hat, solange man nicht die Sachen, die damit verbunden sind, die Erklärungen gelernt hat, man wird auch es nicht gut erklären können. Nur wenn man die Sprache und die Termine und die die Sachen, die damit verbunden sind, die Geschichten und so weiter absorbiert hat, dann wird dann imstande sein, sehr gut diese Sachen erklären zu den anderen. Und wenn man umfangreich gehört hat über den Weg und über die Wahrheit, dann wird es leichter sein, die nächste, das war vierte, nächste dann ist Sati Sampajanya. Die zu der nächste gute Dinge, die unaufhörlich. Ne? Nein, nicht unmessbar. Die nötig sind, kann man sagen. Die nötig sind für Erlösung, egal nach welchen Erlösung man sich sehnt, ist dann Sati Sampajanya. Sati Sampajanya wird klar, wenn man die früheren Charana Dhammas geübt hat. Wenn man sie nicht geübt hat, wird es nicht klar. Wenn man sich nicht bemüht hat, Heilsame zu tun, die Tore von Wahrnehmung zu schützen und sich Maß, richtigen Maß in Schlaf und in Essen und so weiter. Und wenn man nicht viel gehört hat oder gelesen hat über die Sachen, die mit Training verbunden sind, wird es schwer, erfolgreich Sati und Sampajanya zu üben. Und Sati und Sampajanya, Achtsamkeit und Wissensklarheit. Okay, Wissensklarheit ist gut. Nicht von mir. Achtsamkeit und Wissensklarheit ist dann Hauptelement von Training und Hauptelement von allen Heilsamen. Wahre Heilsame muss immer mit Sati Sampajanya verbunden werden. Deswegen, das sind die besten Freunde von denen, die sich nach Erlösung sehnen, egal welche Erlösung. Nur durch konsequente Übung von Sati Sampajanya wird man dann durch richtige Anstrengung den Geist völlig reinigen, erläutern können. dann Sati natürlich hat sehr engen Zusammenhang mit Samadhi. Ohne Sati gibt es kein Samadhi. Sati ist die Ursache von Samadhi. Wenn man Sati hat, Sati eigentlich im wahren Sinne, im Sinne, der wir übersetzen als Achtsamkeit, aber die wahre Sinn, wörtliche Sinn von Sati heißt Gedächtnis. Erinnerung, nicht Gedächtnis. Gedächtnis auch okay. Okay. Warum Gedächtnis? Ist sehr wichtig zu verstehen. Man übt Sati, indem man sich wie sehr gut und auf wunderbare Weise vielleicht die klärste Erklärung, die man findet, ist in Milinda Panha. Wenn man sucht und durchblickt, was vorteilhaft ist für sich und für die anderen. Das ist dann das Wesen von Sati. In jedem Augenblick wird man voll bewusst mit im Klaren, was vorteilhaft ist und was nicht vorteilhaft ist. Das ist Sati. Indem man nicht vergisst, was vorteilhaft ist und was nicht vorteilhaft ist, übt man Sati. So wird erklärt in Abhidhamma. Und dann der Geist bleibt stabil an dem, was vorteilhaft ist. Das ist Wesen von Sati. Er geht nicht weg von dem, was vorteilhaft ist. Vorteilhaft heißt vorteilhaft für Erlösung oder die höchste Erlösung. Vorteilhaft auch, besonders wenn man möchte, Allwissen um den Weg von Bodhisattva streben, auch vorteilhaft im weltlichen Sinne für Wohl der anderen, damit man Glück und Sicherheit den anderen bringt. Das ist auch Sati. Und dann befestigt sich die Wahrnehmung in Vorteilhaften. Also Sati ist die wichtigste Voraussetzung für Läuterung des Geistes. Nur wenn Wahrnehmung befestigt ist in Vorteilhaften, in dem, was Heil bringt, kommt es zur Läuterung. Deswegen Sati ist die Ursache von Samadhi. Und Sampajanya. Sampajanya heißt nichts anderes als Weisheit. Weisheit in welchem Sinne? Indem man die Buddha Dharma, die Wahrheit von der, was der Buddha verwirklicht hat, indem man diese Wahrheit miterleben möchte, muss man die Zusammenhänge zwischen den Dingen verstehen. Sam heißt zusammen. Die Das ist dann das Wesen von Klarwissen. Wie heißt das? Wissensklarheit. Wissensklarheit. Wissensklarheit natürlich, wenn es mit Erlösung verbunden ist. Ich erkläre jetzt, weil es ein bisschen später im Rahmen von Weisheit, Parami, werden wir mehr erklären. Wissensklarheit heißt, dass man vor allem versteht der Prozess von Denken. Samatha und Vipassana Meditation ist auch nichts anderes als Prozess von Denken. Denken in dem Sinne, dass man Geist an Objekt anwendet. Obwohl in Samadhi ändert man nicht Objekt des Denkens, trotzdem ist das Denken. In dem Sinne, dass man über Objekt kontempliert. Es ist wichtig zu verstehen. Und wenn man Samatha übt, was ist Wesen von Sampajanya? Man ist bewusst. Wenn der Geist bei dem Objekt bleibt, wie er bei dem Objekt bleibt, was macht er, damit er bei dem Objekt bleibt? Und man ist bewusst, wenn der Geist weg von dem Objekt geht. Und man ist bewusst, wie man ihn wieder zurück zu dem Objekt führt. Das ist dann Sampajanya in Bezug zu Samatha, Denken, Samatha, Kontemplation. Denken ist vielleicht nicht das beste Wort auf Deutsch. Für Nijana, Dhyā eigentlich als Kontemplieren. Wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Bewertungsloses Betrachten. In Sanskrit Pali ist das eigentlich Denken. Denken heißt den Geist mit dem Geist Objekt kontemplieren, kann man sagen? Für Samatha. Ist nicht gut. Hm? Ist nicht gut zu übersetzen. Nijana, Nijana. Ja, egal. Wichtig, dass man versteht. Hm? Wenn man... Wenn man in Samatha ist, so die Wesen von Sampajanya ist so. Wenn man in die Sampajanya, die wahre Sampajanya, dann heißt, die man dann allmählich auch in Samatha macht, Samatha ist nur Mittel zu dieser Sampajanya. Wenn man bewusst ist von dem wahren Gang des Geistes, wie es wirklich ist, dass es entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Wenn man davon bewusst ist, dann ist es wahre Sampajanya. Das ist auch die Natur der Dinge. Auch was der Buddha die Inhalt von Buddha Erwachen ist eben das, dass er in Jhana die Vergänglichkeit von allen Elementen von Erfahrung klar analysiert hat. Das ist Wesen von Sampajanya. Wenn man das gemacht hat, wenn man so sich übt, wird man dann imstande sein, zu verstehen, dass alle Befleckungen des Geistes sind nur zufällig, die gehören nicht zur eigentlichen Wahrnehmung, die gehören nur die in dem alles, was wir erfahren, sogar in Samadhi, entsteht und vergeht in jedem Augenblick. Man hat, wenn man das wahrnimmt und versteht, man hat keine Gelegenheit, die zur Entstehung von Befleckungen des Geistes, die kommen von den die Tendenzen des Geistes, nicht von dem Prozess von dem eigentlichen Erlebnis selbst. Und indem man zum Beispiel, wenn man eine Frau sieht oder ein Auto oder was man immer anhaftet, was geschieht? Man hat in dem Objekt vergeht in jedem Augenblick, man hat überhaupt keine Zeit, Frau zu unterscheiden. Dieses Bild von Frau und von schöne Frau oder was immer man anhaftet, schönes Haus, schönes Auto, kommt dann von den eigentlichen als Nachfolge, nicht in Prozess von Wahrnehmung selbst. Die werden auf Wahrnehmung aus den Samen von früheren Unreinheiten des Geistes im aufgepackt. Das ist dann Sampajanya im wahren Sinne. Was ist die Nachfolge, Bante? Die Nachfolge, wovon? Also das was Sie gerade erklärt haben. Die Nachfolge. Zum Beispiel, ich sehe einen Objekt. Sehen ein Objekt oder denken an ein Objekt ist ein Prozess. In diesem Prozess, jedes Element von diesem Prozess vergeht, sobald es entsteht. Das ist Erfahrung in der Meditation. Hm? Es einfach ist so. Indem es so ist, wenn man an es gibt in den Kommentaren ein sehr schönes Beispiel in einem Haus, wo alle sterben, wenn man sich erfreut an Tod, das macht dann überhaupt keinen Sinn. Im Prozess des Geistes ist Sterben in jedem Augenblick. Wenn man sich daran anhaftet und sich darüber freut, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist dann Sampajanya in wahren Sinne. Die Tatsachen von Wahrnehmung lassen keinen Platz für Anhaften oder das sind die Energien, die wir gesammelt haben, die dann diese Tatsache von Wahrnehmung in diese Tatsache von Wahrnehmung einfließen. Aber die sind nicht Bestandteile von Wahrnehmung. Wenn ich sehe nur Farbe. Ich sehe nicht, ich habe keine Zeit zu entscheiden, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Das kommt dann später. Ich werde dann nachdenken über die Bilder, die ich mir im Geiste mache, von der Farbe. Und dann werden sie zusammen in zusammengefügt mit den früheren Erfahrungen. Dann was an was ich anhafte eigentlich ist diese frühere vergangene Gefühl, nicht jetziges Gefühl. Jetzige Gefühl ist vergeht, sobald er entsteht. Das ist die Tatsache der Wahrnehmung. Wenn der Geist in Sampajanya ist, hat er dann nur Wahrnehmung. Wenn der Geist in Sampajanya ist, dann hat er nur die Wahrnehmung, ohne die Beurteilung. Er hat Wahrnehmung ohne Beurteilung. Das ist die Frage. Natürlich, es hängt davon ab, was man unter Beurteilung versteht. Beurteilung eigentlich ist von buddhistischer Ansicht gehört zu entweder üben wir Punya Sankara oder Apunya Sankara oder Anenja Sankara. Drei Sorten von Sankara. Indem wir diese Sankaras üben, Wille-Formationen üben, wir bleiben in Samsara, weil diese sind durch Nichtwissen bedingt. Das ist Gesetz von bedingten Entstehung. Nichtwissen ist nicht in diesem Sinne ist immer verbunden mit früheren Nichtwissen. Ich einer, der nicht befreit ist, kann sich nicht von diesem Prozess von Beurteilung lösen, weil er kann nicht entscheiden, ich will nicht beurteilen. Beurteilung ist schon da, weil diese Einflüsse, Asavas, sind da. Beurteilt die Dinge, man ist schon beeinflusst von diesen Asavas, obwohl man mag nicht davon bewusst sein, man ist schon beeinflusst. Jetzt, indem man Sampajanya übt, dann die Asavas werden verschwächt, indem man davon bewusst ist, bis wenn man vollkommen die Wahrheit durchgeblickt hat, die vier edle Wahrheiten verstanden hat, dann hat der Geist nicht mehr Asavas, dann hängt er nicht mehr an angenehmen und er verstoßt nicht ablehnt unangenehme. Das ist also Sampajanya ist immer da in heilsamen Geist. Aber wenn es ein Arahat ist, dann dieser Geist wird dann Kriya nur machen. Er beurteilt nicht mehr. Wie macht er, dass er nicht mehr beurteilt? Er akzeptiert die Objekte nicht mehr als Objekte von wahre Akzeptierung, wahre Vedana. Gefühl ist für einen, der nicht erleuchtet ist, ist immer mit Einfluss von Gehen zu dem Angenehmen und Verneigen, das Unangenehme. Ablehnen. Das ist dann nicht mehr vorhanden. Dann in diesem Sinne ein Arahat, er akzeptiert nicht mehr, er hat keine Vedana im Sinne, dass er akzeptiert angenehme im Sinne von ich will das und unangenehme im Sinne ich will das nicht. Er akzeptiert das nicht so. Aber solange die Sankharas vorhanden sind, sogar auch in Samadhi, er ist immer mit Einfluss von obwohl man davon nicht bewusst ist, von Nichtwissen. Nur wenn Nichtwissen weggeht, ist man frei von Beurteilung. Indem man nicht mehr akzeptiert. Wenn ich nicht empfinde, ich kann nicht beurteilen. Indem ich empfinde, ich beurteile, dann ist Tanha da. Von Tanha kommt Upadana, von Upadana kommt Kamma. Und neue Kamma und neue Leben, Samsara. So ist das. Also beurteilen, wir können nicht beurteilen, verlassen, indem wir nicht beurteilen wollen. Das geht nicht. Also, solange man nicht Wissen beseitigt hat, diese Tendenz zu beurteilen wird immer da sein. Weil die 12 Glieder von der bedingten Entstehung auch entstehen in einem Moment. In demselben Moment entsteht auch Nichtwissen und auch Anhaften an Objekt. Und solange Nichtwissen da ist, muss es weitergehen. Dann Beurteilung will auch da sein. Aber wenn man Sampajanya hat, dann man kann das durchsehen und beschwachen. Wenn man nicht Sampajanya hat, wird man das nicht durchblicken. Dann kann man nicht mehr Nichtwissen beseitigen. Das ist wichtig zu verstehen. Weil wenn Nichtwissen da ist, dann akzeptiert man Nama Rupa, obwohl man weiß, dass es eine Illusion ist, man wird immer daran anhaften. Solange nicht wissen beseitigt. Also mit Nichtdifferenzierung ist ein bisschen schwer. Aber indem man Prozess von Nichtdifferenzierung versteht, indem man Prozess von Differenzierung versteht, schwächen die Energien, die an diese Differenzierung anhaften. Bis, wenn sie verschwinden, dann kommt man zu Wissen, vor das Unwissen beseitigt. Das ist dann Sampajanya. Ist das klar? Denken, wie man es immer nennt, das heißt Prozess von Wahrnehmung von dem Objekt, ist immer mit dem Prozess von Vergehen, Entstehen und Vergehen in jedem Augenblick verbunden. Es kann nicht anderes sein. Und das haben wir erklärt, das ist dann das Wesen von Sampajanya. Wenn man Sampajanya hat und ist bewusst von dem, was passiert, dann wird man auch erfolgreich sein, Energie anzuwenden, weil Energie kommt von Wissen. Je mehr Wissen da ist, desto mehr Energie als heilsamer Faktor kommt. Deswegen Energie kommt als nach Sampajanya. Indem man bewusst ist von den Sachen, wie sie wirklich sind, bekommt man immer mehr und mehr Energie. Man kann dann immer und immer mehr effektiv den Geist läutern, indem man mit Achtsamkeit und bewusst klar Wissensklarheit arbeitet. Das sind die sieben Freunde, sieben gute Dhammas. Die, egal ob man den Weg von Arahat oder den Weg von Bodhisattva einschlagen möchte, muss man üben. Wenn man sie nicht übt, auch wenn man sich als Bodhisattva denken möchte, man ist nicht Bodhisattva in dem wahren Sinne. Man muss davon bewusst werden. die wahre Leerheit ist nicht ein Konzept, sondern eine tiefe Erfahrung, die auf Satisampajanya basiert ist. Und dann kommen die vier Jhanas. Das sind die fünfzehn gute Dhammas, die jemand, der sich fünfzehn gute Praktiken oder 15 gute Dhammas, hier kann man es als auch Praktiken bezeichnen. Dhamma hat sehr breite Bedeutung. Oder 15 gute Elemente von guten Verhalten. Ich habe ein bisschen einen Überblick verloren. Ich weiß die 15. Wiederholen. Sila Samvara, Nummer 1. Das war noch alles klar. Und dann schon gut, noch bis, wiederholen. Bis zum Schlaf, das war das vierte. Ja. Dann Sada war 5. Sada war 5. Dann Heri Otapa 6, 7. Ja. Dann Bahu, umfassreiche Wissen, 8. Dann Sati, 9. Sampajanya 10, Virya 11, okay. Und 4 Jhanas. Wie viel macht das? Ich bloß nicht. Bitte. Meine Berührung stimmt absolut nicht. Nehmen Sie Rechnen. Diejenigen, die Abhidhamma lernen, ich habe klein bisschen Erfahrung, dann die müssen immer mit den Zahlen sehr schnell umgehen lernen, weil der Abhidhamma-Lehrer, der spricht immer in Zahlen. Prima. Deswegen sind die nicht nur in Buddhismus, auch in Hinduismus ist es so, die haben alle diese Zahlen lernen. Deswegen sind die Inder sehr gut in Computerwissen, wie die Brahmanen. Gut, dann diese 15, wir haben erklärt in der Folge. Diese Folge ist auch von Bedeutung. Indem man die früheren geübt hat, dann die späteren werden immer tiefer und tiefer. Man kommt auch zur Erläuterung von Jhana durch Übung von den früheren, sonst nicht. Und wie in den Suttas geklärt wird, was eigentlich der Buddha erfahren hat, unter Bodhibaum. Er hat durch Läuterung von Jhanas und übernatürlichen Kräften im Gegensatz zu Arahat Training, der Bodhisattva muss sich unbedingt in übernatürlichen Kräften üben. Hm? Jemand, der Bodhisattva-Weg einschlagen möchte, das ist sehr, sehr wichtige Teil von Bodhisattva-Training, die übernatürlichen Kräfte. Hm? Wahre kann man überhaupt nicht von wahren Bodhisattva sprechen, wenn man nicht sich diese Kräfte angeeignet hat. Hm? Und die übernatürlichen Kräfte natürlich hängen von Kraft von Samadhi, von den Jhanas. Hm? Zum Beispiel in Upaklesa Sutta, in Majjhima Nikaya wird erklärt, der Buddha erklärt dem Anuruddha, dass was er unter Bodhibaum erfahren hat, ist genau, was jetzt der Anuruddha übt, was damals Anuruddha übte. Das ist dann die volle Meisterung von Jhanas, die dann zu verbunden ist mit Meisterung von den übernatürlichen Kräften. Die besonders Erinnerung an früheren Leben und himmlische Auge waren auch die übernatürlichen Kräfte, die dann Buddha zu vollen Erwachung angewendet hat. Der Bodhisattva übt sich in vielen, vielen, wie die Schriften erklären, dann besonders Mahayana-Schriften, vielen, vielen Sorten von Samadhi, aber alle Samadhi-Training ist basiert, so die traditionelle Erklärung, in Training in den vier Jhanas, die man völlig läutern soll. Hm? Kann man sagen? Die Jhanas läutern. Läutern, ja. Ist gut ausgedrückt. Ja. Läutern in dem Sinne, dass man sie völlig bemeistert hat. Hm? Beherrscht hat. Jetzt haben wir ein bisschen, die Zeit ist fast vorbei, praktisch schon vorbei. Also, die Jhanas kommen als letzte, wie wir gesagt haben, indem sie eng mit den früheren Charitas, mit den früheren guten Praktiken eng verbunden sind. Und indem sie auch als Grundlage für Weisheit betrachtet werden. Lassen wir das jetzt. Wir sollen jetzt zusammenfassen, damit wir morgen nicht zu viel wieder reden müssen. Dann der Bodhisattva, der Arahat, jeder, der sich nach Erlösung im buddhistischen Sinne, jeder, der nach Erlösung, der hofft Erlösung im buddhistischen Sinne, er soll sich in diesen 15 guten Praktiken üben. Jetzt diese 15 guten Praktiken sind auch dann die Grundlage für Paramis. In dem Sinne, dass sie zu dem anderen Ufer, von diesem Ufer von Leiden zu dem anderen Ufer von Erlösung führen. Und jeder, der Buddha-Lehre verwirklichen möchte, er sollte sich in diesen 15 Praktiken üben. Die sind dann Grundlage für Weisheit. Und Weisheit ist Sehen von den Dingen, wie sie wirklich sind. Nicht durch Vorstellungen, sondern wahrheitsgemäß. Das ist möglich nur, wenn man Samadhi hat und Samadhi in Bezug mit den anderen guten Praktiken gibt, die dann anhaften an Samadhi, vermeiden. Und Samadhi durch diese Praktiken wird dann zu Erlösung. Wenn es mit Weisheit im Sinne von Sehen von den Sachen, wie sie wirklich sind, verbunden ist. Jetzt, wie wir schon erklärt haben, wenn man einen Bodhisattva-Weg einschlagen möchte, man übt sich in diesen guten Praktiken mit dem mit Hingabe zu dem Ziel von Allwissen. Wenn man sich wenn man Arahat Erlösung erreichen möchte, man übt diese Dhamma mit Hingabe zu Nirvana. Okay, wir machen Schluss hier. Morgen setzen wir fort. Und